Einer, den es eigentlich schon aufs politische Altenteil verschlagen hatte, Ex-Staats- und Ministerpräsident Leonid Kutschma, hat es jetzt nicht mehr ausgehalten. Das sei doch keine Krise mehr, das sei doch schon eine tiefgreifende Katastrophe, was heute mit der Wirtschaft der Ukraine vor sich gehe, klagt er vor Journalisten. Kutschma, vor gut 4 Jahren von der damaligen Orangenen Revolution der heutigen Entscheidungsträger in Kiew, nach zähem politischem Kampf aus dem Amt gedrängt, legt nach. Die Maschinenbauindustrie ist praktisch zum Erliegen gekommen. Wir futtern jetzt sozusagen schon die letzten Krümel auf, kratzen sie aus allen Ritzen zusammen, versuchen die Probleme bei den Lohnausfällen der Staatsangestellten in den Griff zu kriegen. Und das, obwohl unsere Schulden weiter wachsen. Der Pensionsfonds möge Gott verhüten, dass wir die Renten nicht mehr auszahlen können bei dieser gewaltigen Inflation und den Preiserhöhungen auf unseren Märkten. Auch wenn Kutschma ein Ehemaliger sein mag, seine Beschreibung der wirtschaftlichen Lage im Land trifft zu. Die vorliegenden Zahlen für den Januar sind ernüchternd, die negative Tendenz unverändert. Die Industrieproduktion sank laut Wirtschaftsexperten im ersten Monat dieses Jahres um 35%. Damit vermindern sich auch die Steuereinnahmen mit entsprechenden Folgen für die Staatsausgaben im Sozialbereich. Verzweifelt scheint die Lage in der Stahlindustrie zu sein, bislang eine wichtige Devisenbringerin für die Ukraine. Der Weltmarktpreis für Stahl ist seit dem weltweiten Krisenbeginn im vergangenen Herbst bereits um 2/3 nach unten gesackt. Die Chemieindustrie, so ist zu hören, habe im Vergleich zum Januar 2008 schon eine Produktionseinbuße von rund 50% hinnehmen müssen. Nicht zu vergessen die höheren Gaspreise, die Russland seit der Januarkrise Kiew in Rechnung stellt. Als jetzt wieder erbitterter innenpolitischer Hader zwischen Premier Julia Timoschenko und Staatspräsident Viktor Juschtschenko pünktliche Zahlungen nach Moskau in Frage stellt, droht Wladimir Putin, Russlands Premier, sofort unverhüllt den Gashahn wieder zuzudrehen. Mit all den bekannten möglichen Konsequenzen für die Kunden in Mittel- und Westeuropa. Was jetzt in der Ukraine vor sich gehe, so Putin, werfe einmal mehr die Frage auf, ob die Ukraine noch ein zuverlässiger Partner bei der Lösung energiepolitischer Probleme sei. Ex-Präsident Kutschma schämt sich deshalb öffentlich. Seine Ansicht dürften aber viele Menschen in der Ukraine teilen, die das machtpolitisch motivierte Gezänk der einstigen orangenen Hoffnungsträger sowie das fehlende konkrete politische Krisenmanagement nur noch abstößt und verbittert. Die Welt blicke auf die Ukraine und man könne sich ausmalen, wie sie das tue. Achtung für unser Land, die ist gleich null, ruft Kutschma. Dabei jedoch tunlichst das Sündenregister seiner eigenen Amtszeit verschweigend, als man ihn zeitweise mit seinem autokratisch regierenden weißrussischen Nachbarn Alexander Lukaschenko in Minsk auf eine Stufe stellte und ebenfalls international ächtete. Wie es mit der Ukraine, ihrem defizitären Haushalt, einer im Verhältnis zum US-Dollar inzwischen um rund 40% abgewerteten Nationalwährung Hryvna sowie einer theoretisch zugesagten, aber noch nicht überwiesenen zweiten Kreditrate des Internationalen Währungsfonds IWF in Höhe von 13 Milliarden Euro weitergehen soll, da hofft der alte und eben auch erfahrene Politiker am Ende doch auf ausländischen Beistand, denn fällt die Ukraine völlig zusammen, wird das einen Dominoeffekt für die europäischen Länder auslösen. Was das angeht, da haben sie richtig Angst vor uns, dass wir nicht ihre Wirtschaft, vor allem die der Osteuropäer, zugleich mit nach unten ziehen.